Alles schon sehr scheiße. Schon sehr scheiße. Besonders für dich. Zu spät. Alles ist zu spät. Schon scheiße. Kam eines Tages nach Hause, du lagst auf meinem Bett. Ich holte schnell meine Schrotpatrone und erschoss dich schnell, du warst weg. Du warst weg. Schnell ging das, so schnell ging das, du warst endlich weg. Endlich weg. Endlich bist du weg. Doch wenn ich in den Briefkasten schaue, dann wird alles klar. Alle Briefe sind nur noch für mich. Nur noch für mich. Ich liebe das, ich liebe Post und vor allem meine neue. I don't wanna see you.